Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir einen Gebrauchtwarenmarkt besucht. Richtig, und ich habe mir ein Motorrad gekauft. Können wir vielleicht noch einmal die wichtigsten Sätze wiederholen? Sicher, hier der erste Satz. 这是什么牌子的? Was ist das für eine Marke? 这是什么牌子的? 中国名牌. 中国名牌. Eine bekannte chinesische Marke. Will man einen akzeptablen Preis aushandeln, kann man sagen, 这儿有点毛病. 这儿有点毛病. Dann sage ich, 最多100元. Ganz genau, 最多100元. Höchstens 100 Yuan. Hören wir uns nun noch einmal die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion an. 这是什么牌子的? 这是中国名牌. 这儿有点毛病. 我马上可以修好. 你要多少钱? 太贵了. 你说多少钱? 最多100元. So viel zur Wiederholung. Machen wir nun weiter mit der heutigen Lektion. 我要订个比萨饼。怎么付钱呢? 可以货到付款。你说一个时间? Heutzutage ist das Einkaufen um einiges bequemer als noch vor einigen Jahren. Man kann zum Beispiel auch Sachen per Telefon bestellen. Stimmt, nehmen wir an, du möchtest eine Pizza bestellen, dann sagst du am besten 我要订个比萨饼. 我要订个比萨饼. 订, bestellen. 订. 个, ein Zähleinheitswort. Hier ist es die Kurzform von 一个 und steht hier für eine. 个. 比萨饼, Pizza. 比萨饼. 我要订个比萨饼. 我要订个比萨饼. Ich möchte eine Pizza bestellen. 喂, 你好, 我要订一个比萨饼. 大的还是小的? 大的. Als nächstes möchte ich wissen, wie ich bezahlen soll. Man kann auf folgende Weise danach fragen. 怎么付钱呢? 怎么付钱呢? 怎么 heißt wie. 怎么? 付, bezahlen. 付. 钱, Geld. 钱. Und ne ist eine Partikel. Ne. 怎么付钱呢? 怎么付钱呢? Wie soll ich das bezahlen? Hier kommt der zweite Dialog. 怎么付钱呢? 可以货到付款. 请送到北京大学西门吧. 好的. Es gibt verschiedene Zahlungsmöglichkeiten per Post oder online zum Beispiel oder bei Lieferung. Dazu sagt man 可以货到付款. Man kann bei Lieferung zahlen. 可以货到付款. 可以, können. 可以. 货, Produkt. 货. 到, ankommen. 到. 付, bezahlen. 付. 款, Geldsumme. 款. 可以货到付款. Man kann bei Lieferung zahlen. 可以货到付款. Hier noch einmal der zweite Dialog. 怎么付钱呢？ 可以货到付款。 请送到北京大学西门吧。 好的。 Dann möchte ich natürlich wissen, wann das Essen hier ankommt. Im Normalfall werden Sie sagen, man soll eine Zeit vorgeben. Ja, ich möchte gerne wissen, wie man auf Chinesisch dazu sagt, damit ich verstehe, um was es geht. Wahrscheinlich sagen Sie, 你说一个时间。 你说一个时间。 你 du 你 说 sagen sprechen 说 一个 eine 一个 时间 zeit 时间 你说一个时间 你说一个时间 Welche Zeit ist Ihnen der Rest? 您几点能送到 你说一个时间 大概12点吧。 Wiederholen wir nun kurz die wichtigsten und nützlichsten Sätze, die wir heute gelernt haben, bevor wir zu den Hinweisen zur chinesischen Kultur kommen. Los geht's! 我要订个比萨饼。Ich möchte eine Pizza bestellen. 我要订个比萨饼。 比萨饼 Pizza. 比萨饼。 怎么付钱呢? Wie soll ich bezahlen? 怎么付钱呢? 付钱, Geld bezahlen. 付钱。 可以货到付款。Man kann bei Lieferung zahlen. 可以货到付款。 付款, bezahlen. 付款。 你说一个时间。 你说一个时间。Welche Zeit ist Ihnen recht? 时间 Zeit. 时间。 Hier noch einmal die heutigen Dialoge. 喂，你好，我要订一个比萨饼。 大的还是小的？ 大的。怎么付钱呢？ 可以货到付款。 请送到北京大学西门吧。 好的。 您几点能送到？ 你说一个时间。 大概12点吧。 Okay, das war unsere heutige Unterhaltung. Weiter geht es mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Die rasche Entwicklung des Internethandels sowie die Vorteile und Annehmlichkeiten des Einkaufens über das Internet verschaffen dem Konsumenten viele Auswahlmöglichkeiten. Hier einige Hinweise für ausländische Verbraucher, die in China mit Hilfe des Internets einkaufen möchten. Da man beim Einkaufen über das Internet das eigentliche Produkt nicht sehen kann, gibt es oft einen Unterschied zwischen dem gezeigten Foto und der Ware selbst. Daher sollte man immer auf einer Rechnung bestehen, sollte es nach der Lieferung zu Unstimmigkeiten kommen. Konsumenten sollten zudem vertrauenswürdige Händler und nicht unbedacht bestellen, vor allem nicht, wenn es sich um teure Produkte handelt. Schließlich tritt schon mit einem Klick ein Kaufvertrag in Kraft. Auch wird im Internet hauptsächlich mit Kreditkarte bezahlt. Daher sollte man nach jedem Kaufvorgang sein Passwort ändern oder auch die Möglichkeit, per Nachname zu zahlen, nutzen. Kauft man online ein, so sollte man die möglichen Optionen genau studieren, um das Risiko, gefälschte oder beschädigte Produkte zu kaufen, zu minimieren. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angekommen sind, wie immer an dieser Stelle noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, wie soll ich bezahlen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。